Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Ja, und hier ist er gerade reingerutscht gekommen. Hier ist René. Hallo René. Hallo. Ja, spontan ist immer gut. Ich habe mir so eine coole Einleitung überlegt, aber jetzt kann ich die natürlich knicken, weil wir müssen euch erzählen erstmal, wo wir sind. Und ich bin froh, ja, darauf stoßen wir erstmal an. Prost. Wieder mit Gin Tonic. Ihr hört schon an der Atmosphäre, wir sind wieder unterwegs und zwar haben wir uns gedacht, warum woanders hingehen, wenn es doch hier so schön ist. Wir sind nochmal im James June, weil wir heute ein Spezialthema haben, aber René, erstmal vorneweg, ich hoffe dir geht's gut, du hast alles überstanden. Also ich kann jetzt schon sagen, ich habe diese Podcast-Aufzeichnung, glaube ich, überlebt. Ja, genau. Es war ein bisschen glatt hier. Genau, wir müssen sagen, es hat irgendwie geregnet hier, es sind ein paar Pfützen und René wollte natürlich wieder cool sein, angeben, sportlich sein, ist rübergesprungen, aber zum Glück standen links und rechts Tische, sodass er sich noch abfangen konnte. Ja, gut. Hose kaputt, alles kaputt. Das war nur ein halber Spagat geworden. Ja. Also ich habe einen kurzen Schreck gekriegt und habe gedacht, na gut, dann muss ich halt die Sendung alleine moderieren. Wäre halt die Aufzeichnung im RTW gewesen. Ja, genau. Das wäre doch auch mal. Thema. So, es liegt aber auch daran, wie gesagt, dass es ein bisschen feucht ist, denn wir haben heute aktuell den wir haben nochmal feucht durchgewischt. Ja. Den wievielten September haben wir? Wir haben den, heute ist ein... Entschuldigung. Ne? Warte, Stefan, kurze Ruhe. Das haben wir heute auf Arbeit, ist uns das auch eingefallen und dann haben wir auch nochmal drüber gesprochen. Ja, das machen wir heute nicht. Also heute ist der 11. September. Ja, 9-11. 18 Jahre ist das her. 18 Jahre ist das her, ja. Mhm. Okay. Aber wir wollen heute eine fröhliche Sendung haben. Somit konntet ihr euch schon ausrechnen, welcher 11. September heute ist, und zwar der in 2019. Ja, logisch. Ja, nur für die Leute, die nicht wissen, wann es gewesen ist. Ich weiß das ja nur noch nicht so genau. Ja, und diesmal zeichnen wir auch einen Mittwoch auf, weil du ja nie kannst am Donnerstag. Richtig. Ja. Da wollte ich dich sowieso noch was fragen, aber das mache ich später mal. Okay. Was ich erstmal bezüglich des Datums sagen wollte, keinen Schreck bekommen, wenn vielleicht bei euch gerade der 20. Juni 2021 oder sowas ist. Ja. Podcasts sind zeitlos. Das heißt, es lohnt sich sogar, die alten Folgen anzuhören. Ja. Eigentlich verlieren die nicht an Aktualität. Nö, also bestimmte Sachen kommen ja immer wieder. Ändern sich ja nicht. Genau, ne? Und aber bei manchen Themen ist es natürlich auch ein schöner, vielleicht geschichtlicher Rückblick dann manchmal. Ja, wir haben heute etwas ganz Besonderes für euch. Und zwar waren wir ja beim RBB, wie im letzten Podcast angekündigt. Ja. Aber was da im Detail das vorgefallen war richtig ist, cool. Da wollen wir euch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Genau, und bis dahin machen wir immer einen kleinen Rückblick auf die letzten Sendungen, so ein paar Themen nachreichen. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist im letzten Podcast, Stefan, ist, dass du mich zensiert hast. Dass du hast die Webseite, die ich nicht so gut finde, einfach rausgepiepst. Deswegen will ich sie jetzt nochmal sagen. Ja. Und zwar ganz langsam. Bin ich nicht. Jetzt kommt. Okay, gut. Also, soll ich dir wieder. Ist es gewesen. Aber ich muss dazu sagen, zu meiner Verteidigung, wir haben in einer Redaktionssitzung darüber diskutiert, ob wir das rauspiepen oder nicht. Ich will noch eine Sache loswerden. Ja. Ja. Okay. Das zur letzten Sendung. Hast du noch was? Ich wollte wissen, was bei deinem anderen Problem rausgekommen ist. Bei welchem anderen Problem? Bei deinem Payback-Problem. Gibt es da schon was Neues? Nein. Nein, da hat sich noch nichts ergeben. Da hat sich noch nichts ergeben, genau. Also auch darüber haben wir in der letzten Folge, als wir bei dir im Büro waren. Genau, und zwar nur kurz zum Anreißen, wer den nicht gehört hat, den Podcast. Ich kriege regelmäßig eine Mail, die nicht für mich bestimmt ist. Genau, und ich habe versucht, Kontakt aufzunehmen zu der Person, für die diese Mail offensichtlich bestimmt ist. Ja, Details im letzten Podcast. Fortsetzung folgt bestimmt. Ja. Ich wollte tatsächlich jetzt mal anrufen, nachdem auf die Mail eine Reaktion kam. Cool. Da bin ich gespannt. Ja. Geocaching. Ja, Geocaching. Top Thema. Da haben wir Feedback bekommen. Und zwar von Nadine. Wir gehen jetzt davon aus, dass sie Nadine heißt, weil ihr Pseudonym den Namen enthält. Ist ja nicht wie auf irgendwelchen anderen Plattformen, wo sich Männer als Frauen ausgeben. Nein, also Sie ist es wirklich. Die echte Nadine. Genau, Nadine. Erstmal herzlichen Dank für dein Feedback. Du hast nämlich in deinem Instagram-Account einen Beitrag geschrieben oder gepostet. Ich lese mal kurz vor. Gestern war ein Busy-Tag. Erst um 6 Uhr morgens zum Sport, dann einkaufen, dann City, danach im was? Kugelpudel-Eis? Nee. Was ist denn da? Kugelpudel-Eis. Und eine Waffel essen. Später habe ich, während ich mit Pips gegangen bin, das ist ihr Hund, meinen ersten virtuellen Geocache absolviert. Und was soll ich sagen? Das würde ich gern jeden Tag machen. Es ist echt aufregend. Ja. Dazu gekommen ist Nadine durch unseren Podcast. Ja. Genau. Finde ich schön, dass das Anklang gefunden hat. Ja. Und ich weiß auch, dass sie mittlerweile auch echte Caches gelöst hat, also ein Rätsel-Cache. Genau. So viel übrigens zur Rubrik Stefan liest aus Instagram vor. Genau. Nein, und sie hat geschrieben nochmal, danke, dass ihr mich inspiriert habt. Oh, warte mal, der ist für mich. Hierher, bitte. So, sag nochmal kurz den letzten Satz. Genau, sie hat dann geantwortet sozusagen auf unseren Kommentar. Nee, was war der letzte Satz? Danke. Danke, dass ihr mich inspiriert habt. Es macht echt Spaß. Ja, schön. Ne? Gern geschehen. Weißt du, ob sie aus Berlin kommt? Nein, sie kommt nicht aus Berlin. Oder okay. Lebt nicht in Berlin. Ja. Sonst hätte man vielleicht mal ein Treffen organisieren können. Sie hat aber schon an anderer Stelle geschrieben, wenn wir einen Travel-Bug machen, dann würde sie ihn, wenn sie hier in Berlin zu Besuch ist, gern mitnehmen. Ja, da sind also wir das Thema ist auch noch nicht in Vorbereitung. Ja. Ne? Ja, vielen Dank, Nadine. Und weiter so schöne Instagram-Posts. Wir liken das ab und zu mal. Ja. Genau. Noch ein anderes Thema aus einer der letzten Folgen. Ich glaube, es war die 12. oder 13. Da haben wir über das Altpapier gesprochen, womit man richtig fett Geld machen kann. Mhm. Ich habe jetzt noch mal im Detail nachgeguckt, zumindest für den Raum Berlin, was es da wirklich gibt. Und es sind tatsächlich 10 Cent pro Kilo. Mhm. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Aber ist es unterschiedlich von Stadt zu Stadt? Oder? Nein, das ist unterschiedlich von Anbieter zu Anbieter. Ich habe ein paar Anbieter durchgeguckt in Berlin. Mhm. Genau. Wirklich reich werden kann man damit nicht, wie ich schon sagte. Lohnt sich eigentlich nur, wenn man mit dem LKW hinfährt. Ja. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt so ein paar Cent zusammensammeln will, ich meine, 2 Kilo 20 Cent, überleg mal, wie viel 2 Kilo Papier sind. Naja, denn Autokatalog gibt es ja nicht mehr. Ja, Telefonbücher nehmen die in der Regel auch. Echt? Ja. Gehst du, wenn die wieder ausliegen, nimmst du gleich 20 Stück mit? Ja, da wäre ich vorsichtig. Ja. Nein, ich muss dazu sagen, bei uns im Haus oder im Wohngebiet sehe ich immer einmal die Woche jemanden, der sozusagen in die Papiercontainer geht und sozusagen so das Brauchbare rausholt. Ich gehe mal davon aus, dass der sowas macht. Ja, und das ist auch abgesprochen mit der Verwaltung, dass er das darf. Und wir haben ja auch im Hausflur sozusagen oder unter den Briefkästen so eine kleine Kiste, wo man Papier reinpacken kann. Und da bedient er sich immer. Dazu zwei Punkte. Zum einen besteht dann natürlich gerade mit der Kiste im Hausflur erhöhte Brandgefahr. Ne? Ja. Also deswegen, wenn ihr Papier sammelt, überlegt euch das gut. Das brennt ja, natürlich. Das ist, da liegen die Leute direkt was aus dem Briefkasten nehmen und gleich als Werbung schmeißen rein. Ja, das ist trotzdem. Also ich glaube, wenn die Hausverwaltung findet sowas nicht gut, allein aus Brandgefahrgründen lassen die ja schon nicht zu, dass man Schuhe und so im Haus versteht hat. Ja, das ist auch oft zum Thema, ja. Ja. Und natürlich auch Fluchtweg, ne? Das ist die andere Seite. Und dann ist so die Sache mit der Mülltonne. Mhm. Ist schon richtig, eigentlich dass du ist sagst, es verboten, mit Erlaubnis, genau, weil es ist verboten, wenn was du in die Mülltonne wirfst, gehört dir nicht mehr. Genau, da gibst du deinen Besitz auf und der Besitzer des Mülls ist dann quasi die Wohnungsbaugesellschaft. Ja. Ne, in deren Auftrag die Tonnen ja da stehen. Und mir fällt dazu gerade noch eine ganz lustige Geschichte ein. Meine Freundin wollte neulich zum Papiermüll gehen. Ja. Und dann noch ein Päckchen mitnehmen, was verschickt werden soll, zurückgesendet werden sollte. Und sie hat diese beiden Aufgaben hat so gut miteinander vermischt. Nein, sie hat jetzt nicht den Müll an der Post aufgegeben. Sie hat noch effizienter gemacht. Sie hat einfach das Päckchen mit in den Papierbüll geworfen. Ja. Und an der Post stand sie dann und hat nichts mehr. Sie hat das unterwegs gemerkt auf dem Weg zur Arbeit und dann fragte ich sie, ob sie nicht zurückfahren will und das Päckchen aus dem Müll holen will. Und dann sagte sie, nee, ich fahre erst arbeiten und dann mache ich das nach Arbeit. Vielleicht ist es ja schon weg, hat jemand zur Post gebracht. Ja, sie war erfolgreich. Also das Päckchen war tatsächlich noch in der Mülltonne. Ah, okay. Na ja, gut, da kommt man ja auch nicht drauf. Ne? Irgendein Mensch bekommt jetzt also gerade ein Päckchen zurückgeschickt. Was schon mal Müll war, ja. Aber kann bei dir auch passieren. Aber im Prinzip, wenn man es rechtlich sieht, hat deine Freundin das Paket geklaut. Geklaut, ja. Genau, und der, der es bekommen hat, ist Mitwisser jetzt. Na, Mitwisser ja nicht, aber das, der hat Hehlerware. Genau, aber das bedeutet auch, man sieht ja hier gerade in Berlin, wir wollen euch ja ein bisschen so Berlin näher bringen, sieht man ja auch öfter Leute, die nach Flaschen in Müllcontainern oder hier in Papierkörben suchen, nach Brauchbaren, die immer reinleuchten. Eigentlich durften die das alle gar nicht. Ja. Aber es wird toleriert, sage ich mal. Ne? Ja. Zu den Papierbanken oder Papierankaufstellen oder Altpapiersammelstellen, wie immer man die nennen mag, noch eine Info. Ja. Wenn ihr danach sucht, also ich glaube, Altpapierankauf und eure Stadt sollte euch da ein paar Ergebnisse bringen. Ja. Guckt nur, wenn ihr euer Papier dahin bringt, dass ihr das Geld ausgezahlt bekommt. In Berlin gab es da offenbar mit einem Papieranbieter Probleme. Ah, okay. Der hat nämlich Guthaben aufgeschrieben. Ah, und dann nicht ausgezahlt. Und dann nicht ausgezahlt. Und als er auszahlen sollte, war er plötzlich nicht mehr auffindbar. Hm. Ja. Das war wahrscheinlich so geplant. Keine Ahnung. Und wusstest du, dass man Papier nicht zum Recycling hochbringen darf? Darf man nicht? Nein. Ja, irgendwas muss ja passiert sein, denn jetzt kommt einfach der Rettungshubschrauber. Na, der ist für mich. Ach, da seilt sich gerade einer ab. Nein, da dürfen wir keine Scherze drüber machen. Vielleicht ist gerade was ganz Schlimmes passiert hier in der Nähe. Ich könnte ja mal ein Flightradar gucken. Manchmal sind die ja da verzeichnet. Echt? Und während ich gucke, ja, wenn wir mit dem Papierthema durch sind, ja, noch ein anderes Thema aus einer der letzten Sendungen, und zwar aus Podcast Nummer 12. Der Eintritt zum Tierpark, da haben wir über den Eintrittspreis gesprochen. Darf ich noch einen Satz sagen? Ja, sag. Ich habe, glaube ich, nicht ganz die Wahrheit erzählt. Man darf das schon zum Recycling hochbringen, aber es kostet Geld. Papier. Okay. Hatten wir nämlich mal gemacht, als wir einen Umzug gemacht haben und dann sozusagen in der Wohnung quasi die Tapeten abgerissen haben und säckeweise wegbringen wollten zur BSR, haben die gesagt, kostet 6 Euro pro, weiß ich jetzt nicht mehr, welche Einheit. Und genau, dann hat er gesagt, bringst du lieber in Hausmüll. Okay. Dafür zahlt er ja auch. No? Ich habe den Hubschrauber gerade nicht gefunden, den Flightradar. Der war okay, nicht mehr. Macht nichts. Gut. Genau, Eintritt Tierpark. Mhm. Ich habe mal nach den konkreten Preisen geguckt, damit ihr diese Info auch sehr genau habt. Also ein Erwachsener bezahlt 14,50 Euro Eintritt, ein Kind 7,50 Euro in den Tierpark Friedrichsfelde. Mhm. Und eine Familienkarte kostet 38 Euro. Also nicht, wie ich gesagt habe, 50 Euro für eine ganze Familie, sondern 38. Aber du sparst dann damit, ne? Was hast du gesagt? 14, 15 Euro? Nee, ja, 13? 14, 50, genau. Ja, da spart man schon. Okay. Und die Jahreskarte für eine Familie kostet 111 Euro. Das ist 10 Euro. Das ist viermal, nee. Ach so, für Familie. Familie. Okay, ja, okay. Viermal mit der Familie im Tierpark, also es lohnt sich schon. Was ich gesehen habe, der Zoo ist aus welchen Gründen auch immer leicht teurer. Ja, vielleicht, weil der noch das Aquarium und so weiter hat. Nee, das Aquarium ist eigentlich immer extra, bin ich der Meinung. Egal. Ja, ich wollte nur mal die Preise nachreichen, damit ihr dann eine genaue... Mit dem Zoo findet man jetzt ja zwei kleine Panda-Babys. Stimmt. Aber die sind ja noch nicht der Öffentlichkeit. Das kommt, glaube ich, erst in 2 Monaten oder so, zum Ende des Jahres. Ja. Gut. Ja. Und damit sind wir mit den Sachen für die letzten Sendung eigentlich durch. Genau. War schön. Kommen schon zum Hauptthema. Oh ja. Oh, das war so toll, René. Ja, also ganz kurz nochmal, wie es dazu gekommen ist. Ja. Ich glaube, in einem sehr zeitigen oder einem der ersten Podcasts ging es um eine technische Panne und da habe ich zu dir gesagt, du hattest das, glaube ich, gar nicht mitgekriegt. Wenn du das hinbekommst, ach so, dann so Nebensatz. Lade ich dich zum Fernsehen ein. Ja. Genau. Ja. Und in der letzten Sendung, glaube ich, war die 13. In der 13. Sendung, wo wir hier tatsächlich auch hier waren, ach, am selben Ort, hier genau, an diesem Ort, ja, das passt doch, habe ich Stefan eingeladen, quasi mitgeteilt, dass wir zum RBB gehen. Zum RBB gehen. Und das war am 7. September soweit. Letztes Wochenende waren wir da. Und am 7. September, genau, letztes Wochenende war es dann endlich soweit. Vorweg noch, Stefan hatte auch für mich eine Überraschung dabei. Ach so? Ja, Stefan hat ein Geburtstagsgeschenk mitgebracht. Weil du ja Geburtstag hattest. Ich wollte mich nochmal bedanken. Das, ich habe es heute nicht an, das T-Shirt, aber es ist sehr cool. Gott sei Dank, dann wäre es noch kaputt gegangen. Dann wäre es vielleicht noch kaputt gegangen, ja. Ja. Also es war auch gut so. Ist, ja. Genau. Und wir hatten ja, als wir über den Termin sprachen, schon überlegt, wenn wir einen Moderator treffen, werden wir dort vor Ort aufzeichnen. Und wir hatten ja versprochen, dass wir aufzeichnen werden. Und ich glaube, in die erste Aufzeichnung... Da hören wir gleich mal rein. Können wir gleich mal reinhören. Ja. So, wie versprochen. Heute ist der 7.9., ein Samstagnachmittag. Super schönes Wetter und ich bin mit René hier verabredet in Potsdam-Babelsberg beim RBB in der Marlene-Dietrich-Allee. Nur gibt noch ein Problem, René ist noch nicht da. Der René lässt noch auf sich warten, aber er hat ja noch ein bisschen Zeit. Ich bin ein bisschen früh, weil ich bin mit der Bahn gekommen und René kommt mit Auto. Und deswegen warte ich hier noch ein bisschen. Und freue mich auf gleich. Ich bin gespannt, was uns heute hier erwartet. Mal sehen, wann René kommt. Er hat mir gerade geschrieben, dass er noch Burger essen ist. Wahrscheinlich hat ihm die Geschichte aus der Schweiz noch nicht gereicht. Ist er gleich nochmal zum Burger essen gegangen. Gut, dann gucken wir mal, wann er kommt, wann er eintrifft. Und ich freue mich auf jeden Fall. Bis gleich. Tja, René, das war wohl ein Satz mit X. Ich bin extra pünktlich früher gekommen. Nach Potsdam, nach Babelsberg, zum RBB. Und wer nicht kam, war René. Ja, ich wollte ehrlich gesagt auch viel, viel früher da natürlich sein. Das kann man hinterher immer sagen. Ja, der Burger musste dann einfach rein. Ja. Ja, das ist Mittagessen. Ich hoffe, du hast nicht gehungert die ganze Zeit. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Nein, das war das Knurren auf dem Mikro, ja. Nein. Ja, aber. Apropos Burger, um das auch noch ganz kurz aufzugreifen: Schweiz. Es gibt keine News aus der Schweiz. Okay, sehr gut. Also, ich habe immer noch. Ich war übrigens, ach ja, der Witz überhaupt. Jetzt kommt. Ich war bei Burger King gewesen und habe, wo du gewartet hast, für vier Personen 18 Euro bezahlt. Ja. In der Schweiz hatte ich für drei Personen, das waren zwei Erwachsene und ein Kleinkind, 33 Euro bezahlt, plus die nochmal 33 Euro, 66. Ja. Also es hat sich noch nichts herausgestellt. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen noch bei der Bank nochmal nachgefragt. Wir haben nichts. Noch keine News. Oh, oh. Ja, aber man kann natürlich genauso gut auch zu McDonald's gehen. Das muss man der Fairness halber sagen. Wir wollen ja keine Schleichwerbung machen. Ja. Aber du hast gewartet. Ja. Ja, und dann habe ich einfach gehofft, dass du kommst und einen zweiten Beitrag gemacht. Dann hören wir mal rein. So, da bin ich wieder. Ich gucke mal nach links, ich gucke mal nach rechts, gucke mal nach oben und nach unten, vor und hinter mir. Niemand zu sehen, kein René und auch nicht seine Family. Er hat mir gerade geschrieben, es dauert noch ein bisschen. Ja, so ist das halt. Unprofessionell wie immer, unpünktlich. Aber das werden wir in einer nächsten Podcast-Folge mal aufklären und ausdiskutieren. Geht ja gar nicht. Aber dann schauen wir mal, wann er kommt. Also bis gleich. Ach René, ja, jetzt denken die Leute bestimmt, das war alles nur Fake, weil auch hier war René noch nicht da. Ja, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich wollte nicht rennen, weil wenn man schnell läuft, rutscht man aus, fällt hin, tut sich weh. Genau, so wie heute. Und der Witz, liebe Leute, liebe Zuhörer, war ja auch noch, dass er nämlich zu einem Standort geschickt hat, wo ich gewartet habe, wo er dann am Ende gar nicht hinkam. Sondern hat er mich nochmal durch halb Potsdam gefühlt geschickt. Du standst schon relativ gut. Ja, ich musste einmal rumlaufen noch, ja. Du bist aber dadurch durch den Haupteingang gegangen und konntest, wenn du den Blick nach links geworfen hast, auf der großen Tafel von dem Gelände sehen, welche Filme gerade dort gedreht werden. Das genau. Ach ja, das war, was wir dann gesehen haben, im Filmpark Babelsberg. Da haben wir gerade gute Zeiten, schlechte Zeiten gedreht. Ja, das drehen die ja da dauerhaft. Genau. Was sie aber auch drehen, ist die Netflix-Serie Dark, wo ich überrascht war. Das war das Zweite, ja. Ja. Da und bin in der ich Vergangenheit nicht so informiert. Wurde da auch schon die Netflix-Serie Sense8 und da wurden auch ganz viele andere große Kino... Alles Netflix. Nein, nicht nur Netflix, auch ganz viele andere Kinoproduktionen. Ja. Mhm. Also wenn man durch den Haupteingang geht, wenn ihr mal in diesem Gelände seid, Medienstadt Babelsberg heißt es, glaube genau, ich, lohnt sich da mal hinzugehen. Da sind auch Cafés, ne, da kann man auch einfach auf ein bisschen chillen. Auf jeden Fall. Also eine schöne Gegend. Ja. Man kann da so durch die Straßen laufen. Zwischen den Studios langlaufen. Ja. Wir haben ja leider auch nicht die Kulissen angeguckt, die da sind. Das hatte ich eigentlich vor, aber wir gehen definitiv nochmal hin. Ja. Denn eine Sache konnten wir nicht erledigen. Wir waren nicht beim Radio. Nein. Der RBB ist ja ein großer Sender in der ARD-Familie und besteht halt aus Fernsehsender und Radiosender. Ja, das heißt, wir waren nicht das letzte Mal da und ja. Dann werden wir nochmal die Chance nutzen und vielleicht auch auf dem Gelände ein bisschen rumgucken. Also wenn ihr dort seid, ihr könnt euch dort diese alten Gebäude angucken. Mhm. Das ist ja schon relativ alt. Ich glaube, weiß jetzt nicht genau, um 1920 oder so müsste. Bitte schlagt mich nicht, wenn ich was Falsches sage. Aber es ist schon sehr, sehr lange, gibt es diesen Ort dort und der ist schon sehr lange für die Filmbranche da. Ja. Also da kann man schon ein bisschen rumschlendern. Halt ein echtes Medienzentrum, ne? Und aus Berlin auch leicht zu erreichen mit dem Regio oder mit der S-Bahn. Bis wohin fährt man da? Medienstadt Babelsberg. Kann man S-Bahn, direkt mit dem Regio. Nee, das ist mit Regio. Okay. Und S-Bahn wäre dort das Gegenstück wäre, glaube ich, Kriebnitzsee, ne? Okay. Kriebnitzsee war das, ja. Richtig. Da habt ihr mich ja netterweise noch hingefahren. Okay. Ja, und wir hatten, wie gesagt, die Möglichkeit, richtig reinzukommen und wir haben uns da mal ein Studio angeschaut. Ja, ein echtes Fernsehstudio. Ja, und ich würde sagen, dann hau ich mir kurz rein und dann sagen wir was dazu. Genau. So, da ist er jetzt endlich. Hallo René. Hi. Du warst ja überpünktlich. Egal, aber jetzt sind wir gleich mittendrin. Genau, wir haben schon einen Zeitsprung gemacht. Du kennst dich ja besser aus. Du konntest ja heute schon in der Sendeabwicklung die Sendezeiten bekannt geben, ja, die wir gesucht waren. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind... In welchem Studio? Welche Sendung ist das? Nachrichten? Ehrlich gesagt, nee, ich würde nicht sagen, dass das Nachrichten sind. Obwohl, doch, das kann sein, weil man darf ja nicht vergessen, RBB ist ja getrennt in Berlin und Brandenburg. Genau. Wir kennen ja nur die Abendschau, aber das könnte das Studio von Brandenburg aktuell sein. Okay. Aber ich bin mir sicher, aber die Fassade dahin sieht wie Potsdam oder Brandenburg irgendwas aus. Nicht wie Berlin. Gut, zur Beschreibung, wir stehen jetzt gerade zwischen zwei großen Kameras. Ja, ja. Richtig. Ich weiß, also ich hatte schon gekrübelt, ob die jetzt per Hand gesteuert werden oder nicht, aber es sieht so aus, weil hier ist ein Klemmbrett dran. Genau. Zwei riesengroße Teleprompter am Objektiv und wenn man sich die Kamera mal anguckt, hier drüben, du siehst, die Kamera an sich ist das kleine winzige Teil hier. Genau. Ne? Und dann hast du ein riesen Objektiv vorne dran und dann den riesengroßen Klotz von Prompter. Ja. Ich dachte immer, die denken sich alles aus, aber die lesen nur ab anscheinend. Ja, das wissen wir ja nicht. Ja, genau. Das ist kein Geheimnis mehr. Das ist ähnlich wie bei uns. Ne? Ja, und die Decke, der Himmel hängt voll mit Scheinwerfern. Ja, das sieht man im Fernsehen gar nicht, aber nach oben ist nur Technik. Wir wurden schon darauf hingewiesen, dass wir jetzt hier nichts anstoßen. Hängt genau. Einfach damit zusammen, dass man sieht, hier sind komischerweise keine Kreuze, nicht auf der Kulisse. Ach so, Positionskreuze. Genau, sonst hat man da irgendwo Positionen, die markiert sind, damit hier keine Kameraeinstellung verrutscht wird. Genau. Ja. Wollen wir uns mal vor die Kamera stellen? Du hast ja noch hier jemanden mitgebracht. Genau. Drei Stück. Gleich. Also genau, ich bin hier mit Familien. Dank Vitamin B. Ich habe da aus dieser Beschäftigung gleich eine Wochenendbeschäftigung für die Familie gemacht. Genau, komm, wir gehen mal hier vor die Kamera und vielleicht macht Vanessa, die kennt er ja schon, mal ein Foto von uns, wenn wir in der Kamera sind. Also, da. Ja, vielleicht hier sieht man uns ja auf beiden Monitoren. Das ist doch witzig. Die Kinder also können ja auch mit drauf. Welche Kamera ist denn das da? Das hier? Oh, warte, Trick 17. Da. Nee, hier, ich. Ah, da, ja, genau. Und die ist hier, ganz klar. Ach so, wann wird denn, ach stimmt, die Totale wird auch benutzt. Das kann natürlich eine. Für Kamerafahrten, oder? Die wird automatisch benutzt sein, aber die ist festgemacht. Zoomt die, weißt du das? Keine Ahnung. Nicht, ne? Das ist Vanessa, du kannst du den Monitor, ja, sie macht doch schon. Lies doch mal vor, was hier steht. Den da. Aber ist schon weiß. Weißt du denn, wie lange das hier schon existiert alles? Nö. Aber wir haben noch eine Fachkraft nachher dann da. Können wir nochmal interviewen. Ne? Du kannst mir mal die Fragen schon mal sammeln. Ja. Aber krass, ne? Und hier ist die bekannte grüne Wand, die alles möglich macht. Hm? Das Wetter, genau. Zum Beispiel. Gut, wir gucken mal, ob wir noch woanders reinkommen, weil es ist natürlich auch schwer, euch was zu zeigen, aber... Vielleicht unterstützen wir das nachher ein bisschen mit Bild- und Videomaterial. Genau, also wir hören uns gleich wieder. Ja, das ist doch eine schöne Regieatmosphäre. Ach nee, das war das ja noch nicht Studio, die. Genau. Im Studio ist es immer relativ still. Ja. Ich glaube übrigens auch, dass an jedes Studio ist eine Regie angeschlossen, ja, dass wir in der Regie belauscht wurden. Ja, natürlich. Das habe ich mir auch gedacht. Weil man hat ja dann auch, als wir in der Regie saßen, deutlich gehört, wie gut die Mikrofone funktionieren. Ja. Und die haben wir dann auch, als wir da drin waren, schon wieder im Krankenwagen. Die suchen immer noch. Ja. Das ist natürlich immer extrem laut. Nein, genau. Die haben garantiert genau gehört, was wir gesprochen haben. Und haben ja dann auch ein paar Einblendungen auf die grüne Wand gelegt, ein paar Tests. Möglicherweise haben sie es wegen uns gemacht auch. Ja, das ist so, also das Studio, in dem wir standen, hat sich herausgestellt, war das Studio von der Nachrichtensendung vom Brandenburger. Zum einen RBB um 6. Das war genau, RBB um 6 wurde vor dieser Green Wall gemacht. Wir haben ja kurz vermutet, dass es sich um eine Wetterwand handelt. Ja. Also RBB um 6 wurde komplett vor einer grünen Wand gemacht. Genau. Und da die Realkulisse im selben Studio war. Das ist die von Brandenburg Aktuell, die tägliche Nachrichtensendung um 19:30 Uhr. Ich habe es mir gestern übrigens tatsächlich auch online angeschaut. Mhm, das ist genau das gewesen, ne? Ja, und das war genau dieses Studio. Ja. Genau. Und wir waren ja in der Regie auch für eine halbe Stunde bei RBB um 6 und haben zugeschaut. Da kommen wir dann vielleicht gleich zu. Ich wollte noch ganz kurz was sagen. Ich hatte vielleicht im Einspieler, was er gehört hat, von diesem Kameratrick, irgendwas von Kameratrick, Trick 17 oder so gesagt. Und zwar war die Situation die, wir waren auf einem der Monitore in der Regie im Studio zu sehen. Und um rauszufinden, wo die Kamera ist, für euch, falls jemand in die Situation kommt, auch bei Überwachungskameras, den Arm weit ausstrecken, weiterhin auf den Monitor gucken und dann den Arm bewegen. Und dann weiß und, genau. Gucken, bis der Arm genau in die Kamera zeigt und wisst ihr, wo die Kamera steht. Mhm. Lässt sich manchmal schneller finden, als wenn man dann mit den Augen so rumsucht. Ne? Genau. Das stimmt, das habe ich gemerkt. Ich habe immer versucht, nach oben zu gucken. Bin halt kein Kameraprofi. Ich glaube, man blendet dann auch als Moderatorin die Kamera aus irgendwann. Das glaube ich auf jeden Fall auch, ja. Und du musst mal die Moderatoren beobachten, wie die dann auch stehen, wie die die Hände halten. Das ist, glaube ich, alles ziemlich trainiert. Finde ich sehr interessant. Ja. Die halten ja auch dann so eine Karten immer. Und wir haben ja auch eine Moderatorin gesehen. Richtig, also das heißt... Und uns mit der live unterhalten, ja. Die war aus Fleisch und Blut. Genau, von welcher Sendung war die? Von um 6, ne? Die hat RBB um 6 gemacht und die macht auch manchmal RBB 24 abends im RBB Berlin. Wie ist ihr Name? Andrea Vername. Genau, also ich kannte ihren neuen Nachnamen nicht, also ich kenne sie. Eine alte Weggefährtin genau, von ihr. Genau, wir hatten deswegen auch kurz, ich vermute, dass sie mich jetzt nicht unbedingt erkannt hat, weil ich saß natürlich immer... Du warst nur einer von vielen. Einer von vielen, ja. Ich saß immer in der Regie, ich hatte den Vorteil, dass ich sie halt... immer gesehen habe, die nicht. Natürlich nicht in die Regie reingucken kann. Ja. Und so ein Redakteur oder Moderator verirrt sich eher selten in die Regie. Ja. Ist, aber sehr sympathisch, muss ich sagen. Hat's gut gemacht. War sehr nett gewesen. Genau. Ja. Und genau, wir hatten ja das Glück, wie du schon sagst, auch in eine Regie zu kommen. Da muss man dazu sagen, das lag einfach auch daran, dass wir am Wochenende da waren. Also der Zeitpunkt war schon gewählt. Es war nicht so stressig wie am Wochenende. Da ist nicht so viel los. Ja. Und da hat man dann tatsächlich die Möglichkeit, sich ein bisschen frei zu bewegen. Ja. Und auch ungestört zu gucken, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Ja. Das zweite Studio war ja leider abgeschlossen. Da hätte ich gerne noch einen Blick mit reingeworfen mit dir. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Gucken wir mal. Ja. Und natürlich waren wir auch dann auch in der anderen Etage und haben mal so... Hinter die Sende, ne, was war das? Das ist die Sendeabwicklung. Die Sendeabwicklung, genau. Da, wo das echte Signal nach draußen in die Welt geschickt wird. Genau, quasi die letzte Stelle. Die letzte Instanz. Bevor das Signal beim Zuschauer dann ankommt, ja. Was ich da interessant fand, ist, also auch so eine Sendeabwicklung sieht aus wie eine Regie, ist voll mit Monitoren. Und da sind zwei Monitore, die zeigen den Sender, also was der Sender gerade sendet, aber mit einem Delay, ne? Eine Zeitverzögerung. Genau. Und das ist halt deswegen so, der eine Monitor zeigt, was gerade rausgeht. Und der andere, zeigt, was tatsächlich beim Fernsehzuschauer ankommt. Und durch die Satellitenverbindung oder keine Ahnung was, entsteht da wirklich eine Verzögerung von spürbaren Sekunden. Zwei Sekunden oder so. Das ist ja heute in der digitalen Welt so, dass je nach Empfangsweg hast du halt eine Verzögerung. Also Satellit ist natürlich das Schnellste. Öffentlich-rechtlich hat er den Vorteil, dass es nicht entschlüsselt werden muss beim Fernsehzuschauer. Und genau, Kabelanschluss ist auch noch recht schnell. Das Antenne, heißt, das wird dann, wenn es verschlüsselt ist, live entschlüsselt? Dann ist es schon nicht live. Nee, das ist, achso, ja klar, es wird live entschlüsselt und dadurch hast du nochmal eine Verzögerung. Ja. Das merkt man wie immer bei der Fußball-WM oder EM, wenn ein Tor fällt, dann hat man aus den verschiedenen Blöcken hintereinander die Torschreie. Ja. Ja. Genau. Und aber ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Also riesig, modern, absolut. Ne? Natürlich gut gekühlt, weil natürlich eine mega Rechenpower dahinter steht. Wobei die Server natürlich nicht nur da waren, sondern auch zentral wahrscheinlich irgendwo stehen. Und alles digital abgewickelt wird. Also das sind ja Unmengen an Daten. Genau, also ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Da muss man dazu sagen, Fernseh, also diese Senderabwicklung ist tatsächlich eine große Schaltzentrale, das hast du ja auch mitgekriegt, genau. Nicht nur von verschiedenen Signalen, die an allen Stellen ankommen, also da kommen Signale aus einem aus dem Berliner Studio dazu, da kommen Signale aus jeder Regie, aus jedem Raum, der eben elektrische Geräte hat, wo irgendwas drauf gemacht wird. Ja. Und dann kommen ja auch Sprechverbindungen, ne? Die müssen ja auch dort geschaltet werden. Das und zwar man nur ja für auch interne Zwecke. Genau. Ne? Also es ist eigentlich ist so ein Fernsehsender eine riesengroße Schaltzentrale. Ja, eine Kommunikationszentrale natürlich. Ja. Ne? Und was sich da mittlerweile jetzt geändert hat, ist mit dem Abstand von, ich weiß gar nicht, 18 Jahren oder was es jetzt mittlerweile sind, ist die Matzen, also die es gibt keine Matzen mehr. Die eigentlich das Fernsehen ausgemacht haben. Die Magnetbandaufzeichnungen. Genau, also Matzen. Sowas wie Videokassetten, nur in groß und ein bisschen in anders. Ja. Das gibt es komplett gar nicht mehr. Ne? Genau. Und das ist schon eine Riesenveränderung, weil normalerweise ist so ein Fernsehsender war voll mit Regalen, wo Kassetten drin standen. Ne? Ja. Und das gibt es alles nicht mehr. Jetzt hat man dafür sehr viele Rechner. Also eigentlich ist es nicht nur eine Kommunikationszentrale, so ein Fernsehsender, sondern auch ein Rechenzentrum. Genau. Und natürlich, alles steht und fällt mit Satellitentechnik und Internet natürlich. Ja. Wenn das ausfällt, dann gute Nacht. Dann ist da nicht mehr viel zu machen. Genau. Und was ich auch interessant fand, ist, durch die hohe Automation sind halt auch die Eingriffmöglichkeiten echt gering. Ne? Das heißt, die Fehlerquellen liegen jetzt gar nicht mehr so doll im Menschen, sondern eher in der, nicht mehr eingreifen zu können. Ja, also Menschen noch so insofern, dass durch Fehlprogrammierung, aber okay, früher hat man halt viele Störungen auch gehabt im Fernsehen und das ist heute eigentlich kaum noch. Ne? Wobei, wir haben gerade das Handballthema gehabt. Ja. Da glaube ich nämlich, dass das, Leute sagen, dass diese Ausrede einer technischen Panne nur eine Ausrede ist. Weil das so programmiert wurde. Ich glaube aber, dass es keine Ausrede ist, sondern dass es wirklich daran liegt, wir haben es gesehen, so ein Sendeplan ist fest geplant und der Rechner geht durch diesen Sendeplan durch. Ja. Und du kommst halt dann nicht mehr rein. Ne? Genau. Und wir haben es auch in der Regie gesehen, wenn der Regisseur das abgibt für eine Matz, dass es zwei Sekunden dauert. Ne? Er muss also zwei Sekunden vorher schon das abgeben. Mhm. Ne? Also da ist wirklich in meinen Augen die Technik noch das schwächere Glied. Ja, also man muss dazu sagen, für euch an den Empfangsgeräten, was René meint, war jetzt am 7., also auch wo wir da waren natürlich, hat die ARD ein Handballspiel übertragen und in der Schlussphase hat sie pünktlich zur Tagesschau abgegeben. Ja. Und sozusagen das Handballspiel abgehackt. Und ich bin der Meinung, der Rechner hat einfach nach Plan gearbeitet und es war halt nicht möglich, da noch kurzfristig reinzukommen. Ja. Man hätte noch einen Puffer einprogrammieren müssen. Ja, und zumal wohl der Moderator gesagt haben soll, die drängeln schon. Ne? Also ihm wurde das offensichtlich schon gesagt, dass es ein Problem darstellt. Ne? Aber das ist Fernsehen. Ne? Also da gibt es natürlich einen kleinen Shitstorm, aber hey, haben wir keine anderen Probleme? Richtig. Ja. Gut, also dann machen wir jetzt mal den Sprung in die Regie. Ja, weil auch da gibt es ja ein bisschen was zu erzählen. Lassen das mal im Hintergrund so ein bisschen sozusagen laufen. Genau, also gucken mal. Da müssen wir jetzt ein bisschen leiser sprechen. Wir sind ja in der Regie. Genau, also was jetzt gerade hier passierte, war, wir waren bei einer Teaser-Aufzeichnung. Die Nachrichten werden natürlich vorneweg im Laufe des Sendetages angeteasert und dazu wird ein kurzer Teaser aufgezeichnet. Ne, das heißt, da wird eine komplette Regie, ein Studio und ein Moderator benötigt, die dann eben diese 10 Sekunden oder was das ist. Das ist ein kurzer Clip halt. Ja. Genau. Und das funktioniert halt auch immer nicht alles auf den ersten Take. Ne? Das war jetzt auch bei uns der Fall. Und auch da ist es die Technik dann manchmal. Wobei es nicht an der Moderatorin lag, sondern am Kameramann. Ja. Wir wollen den Namen nicht nennen. Genau. Also es war tatsächlich der ehemalige Mitarbeiter vom Kleid. Da hat sich eine Kamera bewegt, die sich hätte nicht bewegen sollen. Genau. Und die Qualitätssicherung in der Regie, also ja, sprich der, da kommen wir vielleicht auch gleich zu den Leuten, die so in der Regie sitzen, sagte, er möchte das nochmal gemacht haben, weil da war eine Bewegung im Bild zu sehen, die man wirklich nicht wahrgenommen hat. Aber die gucken natürlich mit anderen Augen hin. Ja. Und das ist auch gut so. Ne? Ist auch sehr professionell natürlich. So, dann vielleicht kurz zu einer Regie, wie sie so aufgebaut ist. Also in der Regel hat die zwei Reihen. Die Leute sitzen vor einer großen Monitorwand. Ja, stellt euch das wie bei der NASA vor. Im Prinzip schon. Genau. Nur, dass es auf zwei Reihen reduziert ist. Ja. Und ich habe mal durchgezählt, das saßen zu dem Zeitpunkt ohne uns 8 Leute in der Regie. Genau. Na, das ist zum einen, wo fängt man am besten an? Das ist zum einen der Regisseur, der ist natürlich ganz wichtig. Ja. Der gehört zum Produktionsteam. Da kommen wir gleich zu, warum ich das so betone. Der Regisseur ist dafür zuständig, dass die Sendung technisch umgesetzt wird, nach Vorgaben der Redaktion. Das ist die andere Abteilung, die für die inhaltlichen Sachen zuständig ist. Und der Regisseur gibt in erster Linie Kommandos an den sogenannten Bimi. Bimi, ja. Das kommt von dem Wort Bildmischer. Ach, Bimi, okay. Genau, ja. Weil man hat... Bimi, ab. Also Bildmischer ist ein Mischpult, ein großes, ein Bildmischpult. Wobei ich sagen muss, beim Fernsehen redet man fast ausschließlich mit Abkürzungen. Ja, ASI. Ja, klar. Regie. Ja. Ja, also der Bimi, der sitzt vor einem großen Bildmischpult, an dem alle Quellen, die es so gibt, die benutzt werden, zusammengeführt werden. Und im Zentrum dieser großen Bildwand, vor der die sitzen, ist ein Preview-Monitor und ein Hauptmonitor. Genau. Der Hauptmonitor überträgt an den Zuschauer und der Preview-Monitor zeigt schon einfach, was als nächstes rübergeschaltet wird. Was schon wartet. Meistens mit dem ersten Bild von dem Beitrag. Genau. Und der Regisseur gibt dem Bimi halt dann quasi immer die Anweisung, wann er switchen muss. Genau. Das macht er zum einen für Kameraeinstellungen, ne? Dass er sagt, okay, jetzt Kamera 1, Kamera 2. So, dann haben wir neben dem Bimi auch noch in der ersten Reihe den Matzer. Ja. Den gibt es ja nicht mehr wirklich, weil es gibt keine Mann. Der die Beiträge mehr sozusagen vorbereitet und abspielbereit macht. Genau, der hat früher vor einem großen, also vor 4-5 Kassettenrekordern gesessen. Diese Videokassettenrekorder sind alle an den Bildmischer angeschlossen gewesen. Ja. Und der Matze hat dann immer gesagt, du, ich habe den nächsten Beitrag in der Matz 1 oder in der Matz 2. Und der Bimi hat sich dann eben den schon vorgelegt. Und hat dann, wenn der Moderator ansagt, schaltet er rüber. Das ist heute komplett anders. Alles digital. Genau, da sitzt ein Typ an einem Rechner und der fährt die Beiträge von einem Server ab. A und B. War das A und B? Ich glaube auch. Okay. Da stecke ich halt gar nicht drin. Das hat man gesehen, das war oben links, die beiden Monitore. Und was aktiv ist, leuchtet rot dann. Ist ja richtig. Ist ja notwendig, dass er mindestens zwei Kanäle hat, weil auch manchmal Matz auf Matz folgt. Ja. Also ihr müsst mal gucken, es gibt in Nachrichten oft sogenannte Kunas, also Kurznachrichten. Da sind so Videomaterial aus verschiedenen... zu verschiedenen Themen hintereinander geschnitten und meist mit so einem Wischer zwischendrin. Ne? Da erzählt er, in Afrika trocknet gerade die Wiese und dann kommt ein Wischer und dann kommt die nächste Matz. Ja. Und da ist es ja notwendig, dass der Bimi zwischen zwei Matzen umschaltet. Deswegen muss das matzgebende Gerät... Ich finde, das macht alles Sinn beim Fernsehen, oder? So wie du das erzählst. Total. Ja. Genau. So, dann sind wir bei drei Leuten schon. Also wir haben den Matzer, der, ich weiß nicht, wie er heutzutage heißt. Wir haben den Regisseur, wir haben den Bildmischer, das sind drei. Wir haben vorne noch einen Sitzen gehabt, und zwar den sogenannten SG-Operator. Das steht für Schriftgenerator. Ah, okay. Das ist derjenige, der die Schrifteinblendung bereitlegt. Und auch da ist es so, der Bimi hat dieses Signal des Schriftgerätes anliegen und der am Schriftgenerator muss die entsprechende Schrift, also Titeleinblendung. Genau, ne? Die Bauchbinden. Wir sagen beim Fernsehen Bauchbinden, was sehr witzig klingt. Bei anderen Fernsehsendern heißt das Inserts, also Bauchbinde ist jetzt auch nicht in allen Sendern benutzt, das Wort. Ja, genau, das ist der Schriftgenerator. Ich war aber der Meinung, dass sowas mittlerweile automatisiert ist, dass der Beitrag Kennwerte hat, wann die Einblendung kommen soll. Also ich Markierung, weiß nicht, dass der Computer das automatisch macht. Ja. Also als ich damals beim Fernsehen war, war das gerade in Planung, dass man sowas einführt. Aber man sieht ja oft, dass Bauchbinden oder diese Inserts auch teilweise an falschen Stellen kommen. Also spricht er dafür, dass es vielleicht nach wie vor manuell gemacht wird bei vielen. Also wenn eine falsche Bauchbinde eingeblendet wird, dann war der Fehler oft beim Schriftgenerator. Mhm. Und wenn die Bauchbinde zu lange drauf ist, dann liegt es am Baby. Ach so, okay. Ja, genau. Weiter vergessen, auszublenden. Auszublenden, genau. Ja. So, dann sind wir mit der ersten Reihe durch. Ach nee, in der ersten Reihe sitzt noch eine wichtige Person. Ja. Und zwar der sogenannte CVD. Ich muss dazu sagen, das kann natürlich von Fernsehsender zu Fernsehsender unterschiedlich sein, aber in der Regel ist es so, der CVD, Chef vom Dienst, ist ein Redakteur, der für die inhaltliche Komponente eben zuständig ist. Mhm. Und du hast es ja gesehen bei der Nachrichtensendung, der CVD hat kein Wort gesagt. Ja, weil er alles perfekt war. Genau, weil alles gelaufen ist. Der CVD gibt im Prinzip dann Anweisungen an den Regisseur und sagt, können wir das und das so machen? Mhm. Und der Regisseur muss dann eben abschätzen, ob das technisch umsetzbar ist, ne, ob das noch reinpasst oder ob das die Sendung sprengt. Für ein Risiko auf die Sendung. Die ist ja, wie du schon gesagt hast, auch vorgeplant. Also die exakte Minutenanzahl steht ja eigentlich fest. Ja. Und natürlich kann es jetzt bei Live-Elementen sozusagen sein, dass natürlich die Zeit sich verändert und dann muss man halt reagieren. Ne? Genau. So, dann genau, ist die erste Reihe durch. Dann haben wir die zweite Reihe. Da sitzt, da saß neben dir ein Kameramann, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also der steuert, der ist fürs Kamerabild zuständig. Mhm. Es gibt Regien, in denen er sogar die Kamera steuert, fernsteuert. Da ist gar kein Mensch mehr im Studio. Ja, gerade wenn die unter dem Dach hängen, ne? Also das hatte man ja oft, ja. Und so wie ich das mitgekriegt habe, hat dieser Mensch dort eigentlich nur das Bild so im Auge gehabt. Das war auch der bei dem einen, bei der einen Aufzeichnung dann sagte, Moment, wir machen das nochmal, weil die Kamera sich bewegt hat. Ne? Neben ihm saß einer, den ich nicht zuordnen konnte. Mhm. Da wurde mir aber im Nachhinein gesagt, das ist so ein technischer Ansprechpartner. Ah, okay. Keine Ahnung, wofür im Detail. Dann noch weiter außen saß auch noch jemand an einem Mischpult, und zwar an einem Tonmischpult. Okay. Und das ist der Tonmensch. Der ist dafür zuständig, der ist ähnlich wie der Bimi, hat der einen Mischpult vor der Nase, nur für Ton. Okay. Das heißt, der muss, wenn der Regisseur sagt, okay, und jetzt Mats 1, muss er Mats 1 hochziehen. Dann muss er Mats 1 hochziehen, genau, und der Bimi muss gleichzeitig auch. Das hat man ja auch oft, kennt man aus dem Fernsehen, dass man, da kommen Beiträge und dann ist am Anfang der Ton noch nicht da. Dann hat der Tonmensch geschlafen. Mikrofon aus oder so. Ja, genau, was man in Talksendungen oft macht oder auch in Nachrichtensendungen, wenn der Moderator nicht spricht, wird das Mikrofon zugezogen. Genau. Na, also anders als bei uns, wo das Mikro die ganze Zeit offen ist, wird es beim Fernsehen zugezogen. Führt auch manchmal dazu, dass Moderatoren auf der Sendung was sagen, was sie gar nicht sagen wollten, weil sie gewohnt sind, dass wenn sie nicht reden, der Ton dicht ist. Ne? Und da kann schon mal passieren, dass wenn eine Matz läuft, dass man den Moderator fluchen hört oder irgendwas. Ja. Ne? Ja. Das passiert euch hier nicht im Podcast. Ja. So nur Scheiße fangen wir hier gar nicht an. Wir piepen das alles raus, das ist unprofessionelles hier. Nein. Aber ziemlich interessant so der Ablauf beim Fernsehen. Ne? Also, da sind wir mit den Leuten übrigens durch in der Regie. Ne? Genau, an 8 Stück, ja. Ja, war eine echt spannende Sache und ich fand, die halbe Stunde ging auch recht schnell rum. Ne? Und die sind ja auch da ganz locker, ist eine super lockere Atmosphäre und wenn die Beiträge laufen, dann unterhalten die sich, machen ein paar Witze oder sprechen über private Dinge. Genau, ne? Und was ich auch noch cool fand, das sieht man ja im Fernsehen nicht, dass teilweise, also jetzt in unserem Fall, was wir geguckt haben, RBB um 6, dass teilweise ein Spieler auch aus einer anderen Regie kam oder beziehungsweise aus einem anderen Sendestudio an einem ganz anderen Standort. Also genau, das ist aber auch ein Sonderfall, muss man sagen. Sogenannte Schalten sind in der Vergangenheit zumindest immer recht kritisch gewesen, ne, weil das ein Signal ist, was außerhalb des Hauses liegt. Ja. Und da sind halt mehr Störfaktoren oder Fehlerquellen mit aber drin. Aber anscheinend heute bei digitaler Technik ist der Standort kein Problem. Und es ist wirklich so, so ein Beitrag geht ja in der Regel nicht mehr als 2 Minuten. Kommt einem wahrscheinlich mal länger vor, aber diese 2 Minuten sind in der Fernsehwelt wirklich so viel Zeit. Ja. Ne? Also das ist wirklich wie eine Mini-Pause. Ja, und das manchmal entspannt es auch. Also gerade wenn man so stressige Sendungen hat, dann freut man sich auf so einen Beitrag, wo man dann erstmal kurz durchschnauben kann und erstmal schnell wieder hier auf die Strecke kommt. Ja, man hat es ja auch gesehen, die Moderatorin ist dann ab und zu mal weggegangen oder hat so, weiß ich nicht, irgendwie sich gedehnt und gestreckt oder so. Ne? Das sehen die ja alles in der Regie. Ja. Aber die bereiten natürlich dann schon die nächste Einblendung vor. Ne? Ja. Wird dann, wie du schon sagst, auf die grüne Wand ein Bild gelegt vom nächsten Beitrag. Ja. Dann wird geguckt, passt die Moderatorin bildlich dahin, wird die Kamera verstellt. Und das wird ja alles schon vorbereitet. Und am Ende, finde ich, hast du, glaube ich, dann auch ein ganz anderes Zeitgefühl beim Fernsehen. Ist tatsächlich so. Ja. Also ich kann mich entsinnen, man Zeitlos hat ja auch Pause ein. Zwischen oder ja. man muss, wenn eine Sendung beginnt, wird es ja rechtzeitig da sein. Ja. Und es war bei mir dann schon so, dass ich so 30 Sekunden vor Sendungsbeginn mich langsam auf den Weg in die Regie gemacht habe, weil du hast wirklich ein anderes Zeitgefühl. Ja. Ne? Wenn der Regisseur dann von 5 runterzählt, dann kommt man nicht zur Tür rein von der Regie. Ja. Nee, das sollte man nicht machen. Aber nee, wenn der von 5 runterzählt, ist halt, das ist noch ewig viel Zeit. Ne? Ja, na klar. Ne? Ja. Aber also es gibt halt auch dann Momente, da zählt jede Sekunde. Ne? Also ja. Da ist es dann wirklich stressig, auch für so einen Matzer, der jetzt nicht mehr so einen Stress möglicherweise hat, der dann eben, der muss die Kassette aus dem Rekorder 1 rausnehmen, muss die neue reinmachen, vorbereiten schon, muss den Sendeplan gucken, an welcher Stelle kommt es, muss an die richtige Stelle spulen und so weiter und so fort. Ne? Also es ist nicht so lax, aber man kriegt dann das Zeitgefühl, stimmt schon. Ja, naja, wie gesagt, weil am Ende ist ja das Team auch noch recht groß, sodass man wahrscheinlich sich auch gegenseitig helfen kann, wenn irgendwas ist, oder? Ja. Wenn jetzt der Bildmischer jetzt umkippt also, oder so? Man hat das während der Sendung auch gemerkt, dass der, dass irgendein, ich glaube der Bildmischer war es, der schien etwas erfahrener Mitarbeiter zu sein, der schon länger im Geschäft ist oder schon sehr viel länger. Der hatte in Bezug auf Kameraeinstellungen auch irgendwie einen Kommentar abgegeben. Natürlich kennt man andere Geräte dann auch. Ne? Also kommt drauf an, wie man gepolt ist, hat man vielleicht auch das Interesse für andere Geräte. Also bei mir war es so, ich hatte mich immer sehr für den Bildmischer interessiert und ich kann stolz sagen, dass ich tatsächlich eine Sendung mit Bildmischer am Bildmischer gesessen habe. Ja. Okay. Ach, wir haben ein Studio vergessen, weil da ist nämlich folgende Situation passiert, dass es gab einen Regisseur, ich glaube, der Regisseur war bei der Sendung gerade rauchen, dass ich ins Studio, also den Kameramann aufs Ohr gesagt habe, dass er mal die und die Einstellung machen soll. Ja. Und der Kameramann kam dann sauer in die Regie und fragte, wie das sein kann, dass jemand wie ich war sehr jung gewesen, einfach an dem Bildmischer sitzt und die Sendung fährt. Also er fand das war ein älterer Fernsehmensch und der fand es halt richtig scheiße. Der fand das richtig scheiße. Mhm. Wahrscheinlich auch weil er der Meinung ist, man muss das erst 100 Jahre gemacht haben. Und, also keine Ahnung. Naja, gut, aber letztendlich ist es heute Technik, Computer, wie du und ich zu Hause haben. Genau, also früher war es richtig dedizierte Technik, also für diesen Zweck gemacht. Also der Schriftgenerator zum Beispiel war ein Gerät, was nur für den Zweck war, Schrifteinblendungen zu machen. Ja. Ne, heutzutage hängen da normale PCs dran mit einer Software. Eben, das ist alles Software, genau. Ja. Ist natürlich für den Sender auch gut, ne? Weil das reduziert auch die Kosten, weil ich glaube, diese Hardware, die damals eingesetzt wurde, dass die teurer anders, war als Consumer-Technik. Wo man auch dazu sagen muss, die Anforderungen an die Hardware waren natürlich auch extrem hoch, die konnte die Consumer-Technik damals nicht erfüllen. Ja, das auf jeden Fall. Ne? Und heute, ich meine, heute ist der Knackpunkt, glaube ich, die Datenverarbeitung, also die Menge an Daten, die man irgendwie verarbeiten muss. Und ich glaube, Sicherheit ist heute natürlich auch ein Thema für so einen Fernsehsender. Ne? Also das muss alles abgesichert sein und vor Zugriffen geschützt sein. Und da steckt, glaube ich, ein riesen Dienstleister dahinter, der sich da ordentlich... Genau, deswegen sind in der Regel auch getrennt. Also diese Produktionsfirmen sind... Also ich kann es jetzt nur für ProSieben zum Beispiel sagen, da war es so gewesen. Da hast du ja auch mal gearbeitet. Genau, da war das SZM, Sendezentrum München, hieß die Produktionsfirma. Gibt es das eigentlich noch? Nee, ich weiß es nicht. Habe ich lange nicht mehr gehört. Ja, und das SZM, also Sendezentrum München, war Bereitsteller von Regie, Studio, Cutterplätzen. Eigentlich haben die alles gemacht, was Fernsehen macht. Ja. Und ProSieben war letztendlich eine Firma, die hauptsächlich aus Redakteuren und Kameramänner, weiß ich gar nicht, ob die auch von denen waren, bestand, die sich nur um die Inhalte gekümmert haben. Und in der Wahrnehmung selber, also ich habe definitiv bei dem Fernsehsender gearbeitet, obwohl ich auf der Gehaltsliste einer Produktionsfirma stand. Ne? Das ist extern abgerechnet. Das wird dann, letztendlich wird das untereinander abgerechnet. Naja, die Produktionsfirmen sieht man ja heute, wenn man so auf die Fernsehsendung achtet und auf die Einblendung am Ende. Ja. Hat ja, eigentlich wird ja fast jede Sendung von irgendeiner Produktionsfirma produziert. Genau. Und die Sender kaufen eigentlich die kaufen eine fertige Sendung. Genau. Richtig. Bei Jerks zum Beispiel. Mhm. Hast du es inzwischen geguckt? Super. Spitzenmäßig. Welche Staffel? Ich glaube, die ersten Ich bin in der zweiten, in der Mitte irgendwo. Ja, sehr gut. Also wenn ich einen Tipp geben darf, schaut mal wirklich bei Christian Ulm, bei Jerks rein. Ich kann es wirklich, wirklich nur empfehlen. Sehr, sehr cooler Humor. Wen magst du am meisten von den vieren? Ich finde die, also natürlich. Die damals waren es ja noch fünf, ne? Die man sympathisiert. Die spielt ja auch noch mit, aber in der Serie haben sie sich auch scheiden lassen. Ne? In der Serie sind die getrennt. Ja, ja, genau. Ja. Aber, also was heißt auch, die sind ja in Wirklichkeit zusammen. Ja. Man sympathisiert, finde ich, mit Christian Ulm, weil er so der, ich will jetzt nicht böse sagen, das kleine Dickerchen. Er erinnert mich manchmal ein bisschen an dich, ja, aber nein. Das ist dein Spaß. Der ist ein bisschen trottelig veranlagt und der Fari ist einfach nur peinlich. Ja, aber genau das ist... Ja, aber super, super, super. Guckt es euch wirklich an. Und genau, da wollte ich nur sagen, das ist auch, soweit ich weiß, komplett von Christian Ulm produziert. Selbst produziert, ja. Genau. Auch zu Hause, glaube ich, geschnitten und alles. Ne? Ja. Ja, und so, ihr müsst wirklich mal schauen bei eurer Lieblingsfernsehsendung, also bitte nicht beim Öffentlich-Rechtlichen, da werdet ihr das sicherlich nicht sehen, aber beim Privatfernsehen ist es sehr verbreitet, dass Sendungen von einer Produktionsfirma gemacht wurden. Ne? Ja. Und der Sender, die dann eben nur einkauft. Genau. Beim Sendezentrum München damals war es aber so, das hat exklusiv für ProSieben, M24, das war für die Senderfamilie, genau. Ja. Ja. Ja. Genau. Ja, so viel. Achso, ich wollte nur sagen, was wahrscheinlich ein bisschen komisch sich angehört hat jetzt, mittlerweile dürftet ihr die Regie nicht mehr hören. Ja. Dieser Mix zwischen Regie und den Außengeräuschen. Achso, ja. Wahrscheinlich hört sich das so an. Wir gucken mal, wie wir das hinkriegen. Ja, aber das passt schon. Wahrscheinlich hat sich das jetzt so angehört, als wenn das Fernsehen im Freien war. Na du, Außenaufzeichnung, Außendreh, ne? Ja, aber also ich habe mich gefreut, die eine Moderatorin, Andrea Vaname, zu sehen. Aber wir hatten ja natürlich spekuliert, dass wir auch noch andere sehen. Ja. Und was ich festgestellt habe, eigentlich war ja für die Abendschau Sarah Zerdek vorgesehen, laut Programmguide, aber war gar nicht. Okay. Schade. Aber die Abendschau wird ja auch in Berlin produziert. Haben wir gesehen. Ja. Und wir haben gesehen, dass die eine Stunde vorher Test aufgezeichnet wird. Ne? Die haben vorher geübt. Haben die, ja? Hm? Okay, weil, also ich kenne es aus dem Nachrichtenumfeld gar nicht, dass vorher geübt wird. Die wird einfach knallhart aufgezeichnet, also, der Sprecher übt seinen Text natürlich für sich. Genau. Nee, das war, wie du sagst, wir hatten ja dann in der Sendeabwicklung hatten wir einen Monitor, wo die Leitung nach Berlin ging, wo wir gesehen haben, was sie gemacht haben. Und die haben da schon im Studio gestanden und ein bisschen so, manchmal werden ja auch Interviews vorher aufgezeichnet oder so im Studio. Also die sind da schon eine Weile vorher da. Ich fand ganz witzig, dass auf einem der Monitore, die in der Sendeabwicklung anlagen, ein Kameramann gerade seine Linse geputzt hat. Ja, ganz inbrunstig. Ja. Und du halt bei ihm im Mund die Zähne zählen konntest. Ja. Ja, gut. Aber ich glaube, wie ich schon sagte, ne, ich glaube, das blenden die alle aus beim Fernsehen. Ja, ja, die wissen, dass da überall Kameras sind. Ja, ja. Und, ja. Ja. Da geht der Finger nicht mehr so schnell in die Nase. Oder es wird rumgeschickt. Nein, war aber ein super spannender Tag und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir da nochmal hingehen, wenn wir da jetzt regelmäßig hingehen. Genau. Wahrscheinlich wird sich der ein oder andere Zuhörer jetzt fragen, wie kommt er denn zum RBB? Ist das überhaupt möglich? Gibt es da öffentliche Führungen? Weißt du das? Ich glaube ja, weil ich habe schon gehört, dass da schon das ein oder andere Mal große Besuchergruppen durch den Sender geführt werden. Also das kann ich euch nur empfehlen. Das ist, ich glaube, beim RBB weiß ich es nicht genau. Aber es gibt ja viele Fernsehsender. ARD und ZDF Hauptstadtstudio, ich glaube sogar kostenfrei. Mhm. Da muss ich sagen, da war ich noch nie gewesen. Würde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Okay. Und was wir definitiv ja mal in Angriff nehmen, ist Radio. Ja. Es wird nur so sein, beim Radio da sieht man erstmal nicht viel und man hat die Einblicke auch nicht während der Sendung, weil die sitzen halt in einem Studio, was abgeriegelt ist, wo kein anderer reinkommt. Und da die sich in der Regel selber produzieren, das heißt, selber an den Reglern drehen, gibt es nicht mal eine Regie dazu, wo du zugucken kannst, sondern das ist eins. So, Studio okay. Und Regie ist da eins. Aber Radio ist ja mittlerweile auch oftmals aufgezeichnet. Ja, da gibt es viele Indizien für. Gerade am Wochenende zu hörschwachen Zeiten ist ja alles nur aufgezeichnet. Auch wenn ihr denkt, dass samstags morgen eure Lieblingsmorgensendung live kommt, das ist alles vom Band. Ja, haben wir... Was sagt denn die Uhr? Die Uhr kann nicht sprechen. Kleinen Moment. Der war gut. Oh, super. Ja, auf jeden Fall. Ja, mit Einspieler. Wie mit Einspieler? Dann wären wir noch Einspieler. Naja, die sind nur 5 Minuten. Ja. Super. Ich will nur, dass wir hier nicht über die Zeit kommen. Nein. Weil nach uns kommt ja schon der nächste tolle Podcast. Ja, die Folge 16. Aber das dauert ja noch 2 Wochen. Ne? Also wie gesagt, also der Tag beim RBB top und mein Lieblingsthema versuchen wir auch nochmal, Videotext irgendwie. Achso, ja genau. Jetzt werden eigentlich sagen, Videotext, voll 90er. Ja, viel langweilig, Stefan. Es ist eine interessante Technik. Und Videotext, man denkt es nicht, ist ein sehr beliebtes Informationsmedium. Echt? Ja. Kann da gibt es auch Statistiken für. Das ist wirklich so. Ja. Na, in jeder Werbepause wird erstmal Videotext angemacht und Nachrichten gelesen. Stefan, der Mann aus der anderen Zeit. Was ist schneller also als Videotext? Ich glaube, ich habe 1990 aufgehört, Videotext zu benutzen, nee, als echt? Internet hochkam. Wirklich? Ja, ich also. Ich bin Videotext-Freak und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Ja. Da bist du alleine, ja. Ja. Nee, wir gucken mal. Da kriegen wir bestimmt irgendwas hin. Ja. Weil ich, wenn du da anrufst und fragst, ob wir mal vorbeikommen können in der Videotext-Reaktion, und wenn die sagen, wie, hier war doch seit Jahren kein Fan mehr da. Ja, genau, ja. Die sitzen da total eingestaubt. Genau, und dann alles alte Leute mit grauen Haaren. Und, nein, Quatsch. Videotext ist toll. So, nächstes Thema bitte. Gut, ich habe übrigens neulich, da haben sich Leute auch gefreut. Neulich? Beim Geocachen ja. Hatte ich mich verlaufen und bin, ich überlege gerade, wo das räumlich war. Bist hingefallen. Nee, bin an einem, Entschuldigung. Irgendwie in so einem Industriegebiet dann gelandet. Und an einem Fenster vorbeigegangen, wo die Glasscheiben bis zum Boden gehen. Okay. Und da war eins der Fenster offen. Und dann guckten mich dann so Augen an von ein paar Herrschaften, die an Schreibtischen saßen. Einer kam dann zu dem Glasfenster, was offen war, und sagte, suchen Sie irgendwas? Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich ihm gesagt habe, dass ich einen Geocache suche. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall war das Sky gewesen. Sky? Waren das gewesen? Haben Ihre Mitarbeiter da eingesperrt? Nee, das war auch an einem Wochenende. Weißt du, in Berlin, oder? Ja, es war in Berlin gewesen. Oh, ich überlege, ja, Sky hat ja hier, glaube ich, die Kundenbetreuung, ne? Ja, die saßen an Rechnern. Also ich glaube nicht, dass es Fernseher waren. Also ich glaube nicht, dass dort Fernseh gemacht wurde. Ja. Es war... Also sie haben auf jeden Fall in Berlin auch Kunden. Es war auf dem Weg nach Kleinmachnow, möchte ich sagen. Also irgendwo Tempo. Da sieht man manchmal in der U-Bahn Werbung für. Ist das Kleinmachnow? Also irgendwo am Rand von Berlin, ja. Ja, okay, dann war es das. Ja, ich glaube, sein, so ja. Teltow-Kanal entlang. Weil, ja, genau, am Teltow-Kanal muss ja? es gewesen sein, okay. Weil da habe ich den Geocache gesucht. Ah. Ja. Ich denke, man darf beim Geocaching nicht verraten, wo man... Hä? Habe ich gesagt, dass man an dem Baum unten an der Wurzel die hochklappen muss und da ist der drin? Jetzt ja, genau. Genau. Habe ich mir gemerkt beim Geocaching. Nadine hat es ist bestimmt auch gerade aufgefallen. Nein. Ja. Gut. Ja, was war jetzt dein absolutes Highlight oder die Information beim Fernsehen, wo du sagst, oh, das habe ich vorher nicht gewusst, das war, oder gab es da irgendwas oder was zu viel? Also es war ganz schön viel, aber es war auch wahnsinnig beeindruckend. Und na, ich fand halt interessant, gerade was so das öffentlich-rechtliche Fernsehen angeht, wurde ja uns berichtet, dass da wird ja viel wiederholt in den dritten Programm. Und mir war gar nicht bewusst, dass jeder Sender sich das aufzeichnen muss. Ja, das fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Ja. Nehmen wir mal an, da war das Beispiel brisant, das wird in der ARD ausgestrahlt und dann in den dritten Programm wiederholt. Und dann macht der RBB das so, der nimmt das dann auf, schneidet es zurecht für sich und strahlt es dann als Wiederholung aus. Und so macht es jedes drittes Programm. Das ist doch eigentlich ein bisschen ineffizient. Aber so funktioniert Fernsehen. Ja. So, ich zeichne zu Hause ja genauso Sachen auf. Im Prinzip. Ja, also ich fand es auch ein bisschen komisch. Aber wenn es funktioniert und bewährt ist. Nachher dann über die Logistik, das könnte auch sein, ja. Wege genau. zu schicken. Ja. Ja. Ja, aber es ist erstaunlich viel Handarbeit noch. Und also für mich war es sehr erstaunlich, also mit der Digitalität, die Fernsehen mittlerweile an den Tag legt, bin ich ja vertraut. Das ist natürlich echt cool, ja. Aber ich war überrascht, dass trotzdem noch so viele Leute in einer Regie sitzen, weil ich kann mich entsinnen, zu meiner Zeit war im Gespräch, dass in der Regie Mann reduziert werden soll. Naja, im Prinzip liegt es ja daran, wie gut die Computerprogramme dafür sind. Ne? Ja. Also da bin ich wirklich erstaunt. Also da waren für mich Arbeitsplätze, wo ich dachte, das könnte doch auch automatisiert, noch weiter automatisiert werden. Also warum muss man eine Matz abfahren, wenn sie doch in einem Sendeplan fest drinsteht? Ja, aber du musst ja den richtigen Zeitpunkt finden, wann die Moderatorin fertig ist mit Reden. Kann man doch mit dem Bildmischer irgendwie koppeln, dass wenn der Bildmischer rübergeht, dass sie dann abfahren. Im Prinzip, also das kann man ja koppeln, wenn die Matz losgeht, dass der Ton automatisch kommt. Also das wäre ja technisch kein Problem zum Beispiel. Ja. Aber wahrscheinlich... Gut, aber sie werden es auf dem Schirm haben, weil wie in jedem Bereich wird natürlich auch beim Fernsehen versucht zu sparen. Ja. Und da wurde in der Vergangenheit auch sehr viel eingespart. Aber schön, dass da noch Menschen zu finden sind. Schön, dass da noch Menschen sind. Ja. Und deine andere Frage natürlich in der Sendeabwicklung, da brauchst du Menschen, weil du musst ja den Sendeplan mit tagesaktuellen Material sozusagen befüllen. Das war ja die Aufgabe. Und zum Beispiel das Wetter reinschneiden, wenn es kommt. Das wird ja auch extern sozusagen per Dienstleister beauftragt und rübergeschickt. Und da hat man immer zu tun. Ja, da haben wir auch gesehen, dass man nicht nur einen Job hat. Ja, ne? Man rennt hin und her. Sondern verschiedene Sachen. Und mittlerweile scheint es ja auch so zu sein, obwohl das war früher auch schon so, der Matze hat auch nicht nur in der Regie die Bänder gewechselt, der hat auch eventuell noch geschnitten oder noch andere Sachen gemacht, Kassetten gelabelt. Genau, das brauchen wir ja heute nicht mehr. Ja, doch, Label sind Einstiegsmarken. Das heißt, ach so, ja, die Markierung da. Die Markierung zu setzen, wann es losgeht. Wann der Beitrag losgeht. Ja, ist ziemlich interessant, ne? Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir da waren. Da gibt es bestimmt noch viele schöne Sachen zu sehen. Ja, und dann würde ich sagen, dann sind wir auch schon fast am Ende. Ja, also erstmal nochmal recht herzlichen Dank an dich und deine, wie sagt man, Vitamin B, die das ermöglicht haben, war ein super schöner Tag. Ja, fand ich auch. Auch wenn du zu spät gekommen bist, aber war trotzdem schön. Ja, ja, cool. Dann bleibt uns natürlich nur noch zu sagen, Outtakes. Ja, ich hoffe, wir haben heute auch wieder ein paar. Das wissen wir natürlich vorher immer nicht. Aber vielleicht, ich wollte ja eigentlich eine Tradition einführen, wenn keine Outtakes kommen, dass er wenigstens noch einen lustigen oder schönen Abschluss hat. Ja, nächster Erscheinungstermin übrigens in 2 Wochen. Ein Tag vor deinem Geburtstag. Am 16.09. Ach so, von dieser Folge. Ach, diese... Ich habe ja gar keinen Geburtstag. Diese Folge erscheint am 16.09. Ja. Stimmt. Ja. Und? Hä? Ach, die ist ja dann schon erschienen. Ja. Also, du hast ja gesagt, Stefan hat morgen Geburtstag. Ist ja zeitlos. Quasi. Podcasts sind ja zeitlos. Richtig. Also. Aber wenn ihr von Anfang. Es kann ja sein, dass ich morgen gar nicht Geburtstag habe. Wenn ihr relativ zeitnah diesen Podcast hört, der jeden zweiten Montag rauskommt, dann hat Stefan morgen Geburtstag. Könnte sein. Und wenn nicht, dann hat er. Ja. Dann hat er irgendwann einen Geburtstag. Genau. Ne? Ja. Ja. Sehr schön. Du wolltest einen Witz erzählen, wenn wir keine Outtakes haben. Ich kann ihn ja rausschneiden, wenn wir Outtakes haben. Also pass auf, meine Idee ist jetzt mal kurz intern, hört mal kurz weg. Also meine Idee ist, dass wir zum Ende nochmal so voll das lustige Highlight geben und vielleicht dort irgendeinen richtig guten Knüller nochmal platzieren. Einen Kracher hinten ran. Hey. Ja, so einen kleinen, so weißt du. Bonbon, weißt du. Quasi so ein Bonbon, ne? Der kommt einfach so völlig unerwartet, den schmuggelt man so unten. Ja. Und dann sagt man sich, boah, das fand ich so cool, ich höre jetzt beim nächsten Mal rein, weil ich will schon wissen, wie es ausgeht. Ja, das ist cool. Soll ich machen? Ja? Ach so. Warte, ich mache jetzt. Ach, du soll, okay, ja, alles klar. Ja, dann machen wir. Ja, nee, also. Da sind wir wieder. genau, da sind wir wieder. Was ich nur sagen wollte, ich wünsche euch ein Wochenende mit ausgefallenem Sex. Freitag ausgefallen, Samstag ausgefallen, Sonntag ausgefallen. Ja? Und wir hören uns dann quasi in einer Woche wieder. Ach so. In 2 Wochen. Oder wie das Pärchen, oder sie kommt nach Hause Freitag. Nee, er kommt nach Hause Freitagabend. Da habe ich den jetzt vertauscht. Ich suche den nochmal raus. Nein, los, Fips Asmussen, gibt's uns. Ach so, nee. Genau, sie kommt nach Hause und sagt zu ihm, wollen wir uns mal ein schönes, entspanntes Wochenende machen? Und er sagt, ja, bis Montag. Ja. Okay. Na? Ich sag mal, jetzt kämpfen wir um die Gunst der Zuhörer. Nee, der war beides gut, muss man mal sagen. Ne? Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. wir hoffen, wir haben euch wieder sehr gut unterhalten. Diesmal mit dem Schwerpunkt RBB, Fernsehen. Dann wir hören uns in 2 Wochen. Ich schlitter jetzt nach Hause. Genau. Ich guck mal, dass ich René hier noch in die Bahn setze, damit ich kein schlechtes Gewissen habe. Und du rufst mich bitte an, wenn du zu Hause angekommen bist. Dann. Ja? Okay. Ich habe dich auf der 1 abgelegt und heute nur lange drin. Sehr gut. Ja. Kannst du Sprachnachricht schicken. Reicht. Ja, dann bis in 2 Wochen. Macht's gut und tschüssi. Tschüss. Und jetzt? Die Outtakes. Ist das normal oder hast du eine App, die das analysiert, was es ist? Genau. Die heißt Hypochondra. Er starb bei einer Podcast-Aufzeichnung. Die Bank ist übrigens auch dreckig. Ich erzähle aus, als wenn ich am Hintern blute. Ja, ich habe meine extra abgewischt. Ich habe ja eine schwarze Hose. Das hättest du mir mal gesagt. Die Hose ziehe ich eh nie wieder an. Yeah. Ich könnte mit diesen Bären noch ein bisschen Blut um diesen Stopp. Weißt du, du ziehst dir die Tiere an. Verstehst du? Ist ja verrückt, ey. Also hier gehen wir nie wieder hin. Du hast so geschwärmt. Ja. Toller Name. Hätten die es nicht mal sauber machen können? Achso, willst du was trinken? Oder? Wir können gerne was holen. Ich kann nur nicht, ich kann jetzt so wie ich aussehe, nicht zum Dings laufen, sonst denken sie, ich bin aus der Schlägerei. So, kurze Erklärung. Aufgrund der feuchten Witterungsverhältnisse bin ich hier etwas unglücklich ausgerutscht auf feuchtem Laub und nassem Boden, aber mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich brauche jetzt einen Aufnäher für die Hose, fürs Knie. Vorschläge bitte per Mail an mich. Einen großen Aufnäher übrigens, wie ich gerade auf dem Foto sehe. Relativ großen. Ganz schön langweilig ohne Stefan, aber der holt gerade Getränke. So, es sind schon 5 Minuten um. Ich warte immer noch auf Stefan. Jetzt sehen wir mal, wer hier auf wen immer wartet. Stefan sieht aus, als wenn er Eierlauf macht mit den 2 Cola in der Hand. So, jetzt rennen, Endspurt. Sprint. Und, hast du Vanessa schon geschrieben? Ja. Und, was sagt sie? Kommt sie her? Ja, die kommen mich abholen. Genau. Mit dem Krankenwagen. Soll ich einen Krankenwagen holen? Ich hab gesagt, ich soll einen Arzt holen. Weißt du, warum Frauen bei der Schwangerschaft so viele Weißt du, warum Frauen bei der Schwangerschaft so eine Schmerzen empfinden oder haben? Nee. Damit sie mal wissen, wie das ist, wenn ein Mann eine Erkältung hat. Ach so, okay, ja. Den wird es am Ende bringen, ne? Ach, läuft ja die ganze Zeit. Gut, dann Feuer frei. Ja, du weißt, was da ist, ne? Was du da erzählst. Dass du auf Burger wartest. auf dich warte. Also ich habe rausgefunden, ich darf nicht auf dem Hacken laufen. Das ist wirklich so. Der Hacken hat kein Profil. Nein, man muss sich konzentrieren. Ich sitze hier am Tisch, bin fast unter den Tisch gerutscht, wenn ich die Beine lang mache. Ja, du, bei sowas musst du immer aufpassen. Schuhe sind dreckig und nass. Eigentlich kann ich mich... Du, wenn deine Kinder so nach Hause kommen würden, würdest du Stimmerest geben. Herrlich. Gut. Herrlich. Ey, ich kann nicht mehr, ey. Der René, der macht Sachen. So, jetzt können wir ja ausmachen, ne? Ja, komm.